Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Fein, Liebchen. Der Mai war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von Ehe. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt in Schnee. Ich kann zu meiner Reise nicht wählen mit der Zeit. Muss selbst den Weg mir weisen in dieser Dunkelheit. Es zieht ein Mondenschatten als mein Gefährte mit. Und auf den weißen Matten suche ich das wilde Schnee. Was soll ich länger weilen, dass man mich trieb hinaus? Lass irre Hunde heulen vor ihres Herren Haus. Die Liebe liebt das Wandern. Gott hat sie so gemacht. Von einem zu dem anderen. Fein Liebchen, gute Nacht. Will dich im Traum nicht stören. Wer schad in deine Ruhe, sollst meinen Schritt nicht hören. Sacht die Türe zu. Schreib im Vorübergehen ans Tor dir gute Nacht, damit du mögest sehen,